欢迎收听Tägliche Apfel，每日一苹果德文老师原理哦。 让我们来看看今天的对话吧。 Hallo Max, wie geht es dir? Hallo Lena, mir geht es gut, danke. Und dir? Auch gut. Ich habe überlegt, ob wir dieses Wochenende eine Wanderung machen könnten. Hast du Lust? Eine Wanderung? Das klingt toll. Ich liebe es, in der Natur zu sein. Wohin möchtest du denn gehen? Ich dachte an den Nationalpark. Dort gibt es schöne Wege und eine tolle Aussicht. Gute Idee. Wann sollen wir uns treffen? Wie wäre es Samstagmorgen um 9 Uhr am Bahnhof? Von dort können wir mit dem Bus fahren. 9 Uhr am Bahnhof, das passt gut. Soll ich Proviant mitbringen? Ja, bitte. Ein paar Sandwiches und Obst wären super. Ich bringe Wasser und eine Decke mit. Perfekt. Ich freue mich schon darauf. Hoffentlich wird das Wetter gut. Das hoffe ich auch. Ich werde die Wettervorhersage prüfen. Bis Samstag. Bis Samstag, Lena. 欢迎回到德语轻松了。刚刚我们听到了 Lena 和 Max 计划周末践行的对话。Julian, 你觉得这段对话最有趣的地方在哪里？ Hannah, 我觉得最棒的就是他们自然地运用了许多的语学习的重点。像是 Lena 这句 Ich habe überlegt, ob wir dieses Wochenende eine Wanderung machen könnten. 这里的 ob 就引导了一个间接疑问句，表示是否的意思。他是在想我们这个周末是否能去践行。 没错，而且 machen könnten, leader, könnten, 事情态动词 können, 的第二虚拟式也就是 conjunctive die, 它让语气更委婉，表达一种建议或礼貌的询问。 对，就像 Max 问的 wohin möchtest du denn gehen? 他想知道往哪里去，这就印出了地点变换动词与解析词的用法。也就是我们常说的 Wechselpräposition, 当问方向时会用第四个。 没错，所以 Lena 回答 Ich dachte an den Nationalpark, 这里的 an 纠结了第四个。Den Nationalpark 表示往国家公园去这个方向。而当 Max 提到碰面地点时，他说 9 Uhr am Bahnhof, 这里的 是 an dem 的缩写接第三个，表示在火车站这个位置。 地点变还动词与解析词真的很有趣。对话中也出现了许多实用单词，像是 die Wanderung, 践行 die Natur, 大自然 die Aussicht, 景色还有 Proviant mitbringen, 带食物以及 Wettervorhersage prüfen, 查看天气预报。 没错，这些都是规划户外活动时非常实用的词汇。 希望今天的内容对你的德语学习有所帮助，我们下次再见。